Süden im Alex am Ziel sind perplex. Die Leute von heute, die staunende Meute, als Unschuld vom Lande knüpfen sie Bande, geben Kontra dem Neuen, treu dem Getreuen bis zu jenem letzten Tag. Treiben Nägel tief in den Sarg. Am Ziel sind perplex. Die Leute von heute, die staunende Meute, als Unschuld vom Lande knüpfen sie Bande, geben Kontra dem Neuen, treu dem.